Tja, ihr Lieben, das Wochenende ist rum. Wir sind wieder da, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show, 0130 2911. Jürgen, 20 Jahre, ist der Erste am Telefon. Hi. Hallo. Hallo Jürgen. Wie geht's? Ganz gut. Ja. Und selbst? Ich wollte mit dir reden, weil meine Frau schlägt mich immer. Die schlägt dich immer? Ja. Ich hoffe nicht wegen mir. Nein. Nein. Nein, es sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Wenn sie zum Beispiel sagt, mach das und das und ich mache es irgendwie anders, ein kleines bisschen auszusehen oder... Jürgen, geh mal bitte ganz nah ans Telefon, damit das klarer zu hören, zu verstehen ist. Also wenn ich irgendwie was mache und ihr nicht dann ganz gefällt, dann flippt sie halt aus und geht auf mich los und... Wie lange seid ihr verheiratet schon? Du bist ja noch sehr jung. Knapp ein Jahr. Mhm. Und wie schlägt sie dich? Na, sie geht auf... Du klappst auf den Po, oder? Nein, sie kratzt... Sie schlägt nach mir, sie tritt nach mir und... Ist das manchmal so heftig, dass du wirklich da Schmerzen dann davon trägst? Ja, also wenn sie halt kratzt, dann ist halt so, dass meistens blutet es dann halt. Also sie kratzt mit dem Arm auf oder wer weiß was. Mhm. Sag mal noch ein bisschen konkreter die Beispiele, wann das so eskaliert. Zum Beispiel, wenn sie sagt, geh einkaufen, bring das und das mit und... Mhm. Ich vergesse dann zum Beispiel irgendwas oder ich kaufe das Falsche ein, dann flippt sie immer rum und sagt, ja, ich kann mir nichts machen lassen und dann fängt sie mal an. Dann, wenn ich dann noch was sage, dann ist es aus. Mhm. Dann dreht sie vor uns durch. Wie oft kommt das vor? Bestimmt 2-3 Mal die Woche. 2-3 Mal die Woche? Ja. Wie reagierst du dann, wenn sie das macht? Ja, manchmal probiere ich ihr auszuweichen oder ich probiere halt auch sie festzuhalten oder so, dass sie mich nicht schlagen kann. Und dann tue ich ihr meist ab und zu aus wie ein Lederball und dann ist sie erst recht sauer. Und was? Du siehst aus wie ein Lederball? Nein, dann, wenn ich sie festhalten will, dass sie mich nicht schlagen kann, ja, dann das tut ihr meistens weh, weil sie zieht dann die Hände weg und so und dann ist sie erst richtig sauer. Ein Jahr verheiratet. Ja. Geht das die ganze Zeit hier schon so, während ihr verheiratet seid? Am Anfang noch nicht so ganz, aber nach einem halben Jahr. Bist du ein Waschlappen? Nee. Nee? Nee, sagt er. Ja, klingt aber ein bisschen so. Na, ich will dir halt nicht wehtun, eigentlich, aber... Gut, du versuchst sie dann festzuhalten. Ja. Und die Schläge in irgendeiner Weise abzuwehren. Ja. Was passiert danach? Redest du mit ihr, oder... Ja, später probiere ich dann immer, aber dann ist sie beleidigt und das dauert dann meistens 2-3 Stunden oder so. Ach, sie ist dann beleidigt? Ja. Mhm, ja. Und dann... Also es gibt ja immer eine Maxime, die, finde ich, absolut unanfechtbar ist. Man schlägt keine Frau. Ja, klar. Aber umgekehrt gilt die Maxime genauso. Frauen haben auch keine Männer zu schlagen. Finde ich eigentlich auch, aber und wenn das, hält sich nicht dran. Ja, wie soll das weitergehen? Willst du dich jetzt die nächsten 50 Jahre bis zur goldenen Hochzeit schlagen lassen? Weiß ich nicht. Ich gebe dir mal einen guten Tipp. Ja, also die junge Dame mal ein bisschen verbal härter ranzunehmen. Wie alt ist die? Ist die so alt wie du? Ein Jahr jünger. Mhm. Mhm. Und ihr mal klar zu machen, dass das so nicht läuft. Und wenn sie sich überhaupt nicht sich danach richten will und möchte, dass du deine Konsequenzen ziehst. Ja, wir haben ist ja nicht so eine tolle Ehe, ne? Wenn man 3-mal in der Woche eine draufkriegt von der Frau. Wir haben halt eine Tochter und an der hänge ich halt. Mhm. Die ist jetzt gerade mal 3 Monate alt. Und klar, ist auch alles verständlich, aber das ist noch kein Grund, dass eine Frau da immer durchdrehen kann. Ne? Mhm. Wie fühlst du? Ich käme mir da also ziemlich bescheuert vor, wenn ich von meiner Freundin da ständig einen auf die Nase bekäme. Wie fühlst du dich denn dabei? Beschissen. Mhm. Weil... Hast du denn noch nie mal das Gefühl gehabt, ihr mal zurück eine zu scheuern? Womit ich dieses jetzt nicht als Rat gemeint habe, sondern einfach nur so intuitiv, könnte einem das doch passieren. Ich habe ihr mal eine gescheuert und dann, oje, und dann war es am Theater den ganzen Abend dann. Also. Oh, und das hat dann auch nichts genutzt? Nee. Nee. Nee, also, da war es nur noch schlimmer. Und bist du ihr denn körperlich unterlegen? Nee. Das nicht? Nee, sie ist 1,51 groß. Ja. Aber sie ist Italienerin und ihr Temperament und... Was ist sie? Italienerin. Italienerin? Ja. Ja, nur gut, alle Italienerinnen sind ja nicht so drauf, dass sie ihre Männer schlagen. Ich wollte jetzt nicht schlecht über die Italienerin reden. Jürgen, du musst andere Seiten aufziehen. Das geht nicht so weiter. Mhm. sei ein ganzer Kerl und lass dir das nicht gefallen, schlag natürlich nicht zurück, aber zeigt der jungen Dame, dass es so nicht geht. Mhm. Mit allen Konsequenzen. Knallhart. Nicht körperlich, meine ich damit. Ja? Ja. Ich will sowas nicht mehr hören. Das muss eingerenkt werden. Ja. Viel Glück. Tschüss. Heike ist dran und die ist 28. Ja. Hallo Heike. Grüß dich, ja. Ein lieber Freund von mir hat mich auf die Idee gebracht, bei dir anzurufen. Ja, zu welchem Thema? Ja, ich bin überfallen worden und habe heute einen gesehen da vorne in der Stadt und jetzt habe ich Panik. Erzähl mal von dem Überfall. Naja, das war ein Tag vor Silvester. Mhm. Ich wollte zu einer Geburtstagsfeier und ja, habe den Weg nicht gefunden und habe so ein paar Jugendliche angesprochen. Mhm. Und die hatten Blitzknaller und haben die mir dann so um die Füße geworfen und das mag ich nicht und ja, so sie mich dann festgehalten und dann auch getreten und ja. Was haben sie noch gemacht? Sie haben dich festgehalten und getreten? Ja, am Bauch getreten und dann bin ich mit dem Kopf gegen die Mauer und ja, bis ich mich dann losreißen konnte. Haben sie dich bestohlen auch? Nee, gar nicht. Vergewaltigung sowas auch? Nee, kein, gar nicht. Nee, also, ich war dann 6 Tage noch im Krankenhaus, aber... Warst du 6 Tage im Krankenhaus? Ja, weil ich halt Schmerzen hatte und dann nicht klar war, ob ich irgendwelche inneren Verletzungen habe, aber war nichts. Wie viele Jugendliche waren das? 4. 4. In welchem Alter ungefähr? Ja, 16 bis 18. Mhm. So, dann warst du stationär im Krankenhaus danach? Ja, weil ich auch Schmerzen hatte und ja. Also hat das schon eine erhebliche Folge gehabt, ne? Ja, ich habe dann, als ich rausgekommen bin, Anzeige erstattet, war bei meiner Hausärztin, die hat mir dazu geraten und... Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja. Und jetzt hast du einen oder mehrere von denen gesehen? Ich habe einen heute wieder gesehen und eigentlich hatte ich die ganze Zeit nicht dran gedacht und jetzt hatte ich heute Panik und bin sofort weggerannt und ja, erstmal auf Arbeit und dann jetzt zur Polizei, dann waren 3 Beamte bei mir und... Also du hast die Polizei benachrichtigt, dass du die gesehen hast? Genau, den einen, ja, und dann waren 3 Beamte bei mir, die nichts weiter zu tun hatten, als mir dann Vorwürfe zu machen, ja, dass ich nicht gleich in die Telefonzelle in die nächste gerannt bin und... Aber das, ja... Der Beamte konnte nicht verstehen, dass du Angst hast? Nee, die konnten das überhaupt nicht verstehen und sind dann auch wieder gegangen und ich bin dann zu meiner Hausärztin und... Ja, hab mir erstmal ein paar Beruhigungspillen geben lassen. Haben denn die Hinweise, die du geben konntest, die Polizei ein bisschen mehr auf die Fährte gebracht? Weißt du das? Gar nicht. Weißt du nicht? Nee. Jetzt ist die Situation für dich, dass du schlichtweg Angst hast? Ich habe total die Panik, Herzklopfen. Ich schlag mir jetzt die Nacht um die Ohren. Haben die dich denn auch gesehen? Also der eine ja, das war ja nur einer. Und eben weil er mich so angeguckt hat, ja. Vor was hast du jetzt genau Angst? Ja, ich spinne mir jetzt alles Mögliche zusammen, dass die doch in der Rangelei, dass einer meine Tasche hat und meine Adresse gesehen hat oder... Aber also, diese Angst hättest du vorher ja auch schon haben können, nicht erst nachdem du ihn heute gesehen hast. Ja, hatte ich nicht. Das kommt jetzt so, das ist wahrscheinlich so, weiß ich nicht. Ziemlich so irrational, ne? Ja, ja. Ich meine, die wissen ja nicht, dass du sie angezeigt hast. Also, nee, hoffe ich, ja. Vermutlich wohl nicht, ne? Nee. Also besteht erstmal so ein ganz keine klare Begründung, dass du jetzt Angst haben musst. Ja, vom Kopf ist mir jetzt völlig klar, aber ich bin gefühlsmäßig total... Gibt es denn dabei der Polizei, wenn der Polizeibeamte schon so einfühlsam ist, vielleicht kein... Der die Anzeige aufgenommen hat, war sehr einfühlsam. Aber die 3, die da waren heute, das war so ein Funkwagen, also die... Ja, da. Also erst einmal finde ich gut, dass du die angezeigt hast. Das macht ja auch manch einer nicht, aus Angst dann noch üblere Konsequenzen ertragen zu müssen. Ich finde gut, dass du sofort die angezeigt hast. Ja, ich habe lange überlegt, weil ich die ja nicht kenne. Ne? Ja, genau. Trotzdem finde ich es gut. Ich finde auch gut, dass du jetzt dich wieder gemeldet hast bei der Polizei. Also alle Schritte finde ich völlig in Ordnung. Ja. Die Angst ist zwar irrational, aber sie ist nun mal da. Insofern muss man sie auch ernst nehmen. Deshalb mein Rat an dich, dass du dich mit, das rate ich immer wieder in solchen Fällen und auch mit gutem Erfolg, wie ich an den Feedback-Meldungen mitbekomme, dich mit dem Weißen Ring einfach mal zu unterhalten, mit den Leuten vom Weißen Ring. Da kannst du anrufen, einfach telefonieren und so ein bisschen mal über deine Ängste sprechen. Da sitzen Leute, die das Einfühlungsvermögen haben und auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Die können dir vielleicht ein bisschen da helfen und mit ein bisschen Rat und Tat vielleicht sogar zur Seite stehen. Möchtest du von uns vielleicht die Nummer haben vom Weißen Ring? Ja, das wäre ganz toll. Ja, meine Hausärztin versucht jetzt auch Psychologen zu finden. Das läuft alles. Das wäre auch schon mal ganz gut, aber man kann ja auch zweigleisig fahren. Ja, ja. Dann leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an, Heike. Alles klar, alles Gute. Dank. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Michael, 16 Jahre. Hallo. Hallo Michael. Und, wie geht's dir? Heute fragen mich alle Leute, wie es mir geht. Mir geht's eigentlich gut, ja, das kann ich klagen. Und dir? Ja, auch ganz gut, auch ja. Ganz gut. Was war denn der Grund, weswegen du angerufen hast? Das ist halt so bei, das ist halt ein bisschen sexueller Natur. Ein bisschen sexueller Natur? Ja. Raus damit. Auf den Tisch alles. Wir sind ja unter uns jetzt, wir beiden. Also wenn ich mit meiner Freundin schlafe, ja. Sie kommt halt öfters, also wir machen das sehr lange, mhm. haben es jetzt zweimal gemacht, mhm. aber ich komme nie bis zum Schluss, also irgendwie meine erschlafft da immer. Ich weiß halt nicht, was, wie ich, an was das jetzt liegt, wie ich das ändern kann oder... Wie lange schlaft ihr denn miteinander? Oder wie lange habt ihr Sex miteinander, wenn ihr denn habt? Ja, das letzte Mal... Erst eine Viertel bis eine halbe Stunde. Also mhm. wir haben auch kleinere Pausen dazwischen gemacht. Mhm. Und jedes Mal dann am Ende endet das bei dir nicht mit dem Orgasmus und einem Samenguss, sondern dass er einfach abknickt und das war's dann. Nee, mehr oder weniger schon. Also ich habe halt nicht das Gefühl, da, ob es gleich kommt oder was weiß ich. Das wird halt, ich weiß auch nicht, vielleicht turnt es mich irgendwie ab oder irgendwie irgendwas oder so. Was meinst du denn, was sich abturnt? Vielleicht das Kondom. Mhm. Habt ihr beide denn zusammen, habt ihr einen AIDS-Test gemacht? Nein, noch nicht. Nein? Also natürlich weißt du wahrscheinlich auch, wenn du diese Sendung öfter siehst, dass ich vehementer Befürworter dafür bin, dass man das Kondom benutzt. Ja, ja, das haben wir bis jetzt immer gemacht. Muss auch sein. Natürlich, wenn man zusammen ist mit jemandem und eine feste Partnerschaft hat und sich vertrauen kann und einen AIDS-Test gemacht hat, kann man auch verzichten. Wenn du schon alleine von dir aus denkst, dass das vielleicht die Schuld ist, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Kondom schuld sein könnte? Also, nachdem wir Sex hatten, mhm. ja, und Vorspiel, alles super und so, gell? Mhm. Aber nachher, wenn ich mir dann wieder ausziehe und so, mhm. dann geht er wieder nach oben. Mhm. Und während du mit deiner Freundin schläfst, also... Eine Weile ist gut, also eine Weile habe ich eine Erektion, mhm. eine ganze Weile, aber... Und du meinst, die Erektion wäre vielleicht da, wenn das Gummi nicht dazwischen wäre? Ja. Mhm. Wie ist es denn, wenn ihr so Petting miteinander macht? Bist du denn da schon zum Orgasmus gekommen, ohne Kondom? Jetzt nur so beim Petting, mhm. oder? Nee, eigentlich nicht, also wenn sie mir einen runtergeholt hat oder so, aber ja. schon ja. Das schon, dann hätte es schon geklappt. Ja. Mhm. Also ich würde mal an deiner Stelle versuchen, das nochmal ein bisschen zu trainieren. Wie lange geht denn das jetzt schon so nicht, funktioniert das nicht so richtig? Jetzt eigentlich, ich habe jetzt keine weiteren irgendwie Tests gemacht oder Nachforschungen, wie weit es, wie das jetzt oder ist oder so. Auf jeden Fall, das war halt jetzt bloß bei den beiden Malen. Also wir haben ja... Ach, zweimal erst. Mal Michael, da musst du ein bisschen... Zweimal. Ja, dann sei mal ein bisschen geduldiger. Da gut Ding will Weile haben, wie man so sagt. Ja. Schön weiter ausprobieren, Gummi draufziehen, solange ihr euch nicht im Klaren seid. Wie lange bist du mit der Frau zusammen? Vermutlich dann auch noch nicht so lange, ne? Seit letztes Jahr November vielleicht oder so. Ja, aber zweimal erst richtig miteinander geschlafen und da ist er abgeknickt. Ja. Also, das muss jetzt trainiert werden. Und verwöhnt euch ruhig anfänglich jetzt gegenseitig so Petting-mäßig. Lass es dir mit der Hand von ihr machen. Ja. Ne, damit ihr auch ein bisschen mehr aneinander gewöhnt seid. Und versuch es ruhig immer wieder. Und versuch auch ruhig, wenn dir das Gefühl danach ist und du hast das Häubchen drauf und du willst, und das ist das Gefühl, dass du kommst, dann komm ruhig, auch wenn die Frau noch nicht gekommen ist, um es einfach mal ein bisschen zu trainieren. Und über kurz oder lang könntet ihr einen AIDS-Test machen und es dann halt mal auch ohne probieren. Ja, wie funktioniert eigentlich so ein AIDS-Test? Gehst du ganz einfach zu deinem Arzt, zu deinem Hausarzt, ja. und der zapft dir Blut ab und dann wartest du eine Weile, eine Woche oder ungefähr 10 Tage und dann hast du denn das Ergebnis. Aha. Und das muss deine Freundin dann auch machen und ihr müsst eine bestimmte Zeit zurückliegen, keinen Geschlechtsverkehr mit jemand anderem gehabt haben. Ja. Ungefähr 6 Monate, glaube ich. Mhm. Das kann dir aber der Arzt genau erklären. Ja? Okay. Also Michael, ein bisschen geduldiger sein und schön langsam die Sache angehen. Ne? Viel, ja, viel mach Petting. Weiter so, gell? Viel Petting machen, das kommt gut. Ja. Tschüss. Mach weiter. Ja. Jetzt nochmal, 16 Jahre, Lars. Ja, hallo Domian. Hallo Lars. Ja, erstmal hallo. Erstmal hallo. Genau, und, jetzt? Ja, mein Problem, ich weiß nicht genau, worauf sich das begründen lässt. Ich habe erstmal ein großes Problem, Nein zu sagen. Dachte mal Nein. Nein. Ja, das ist kein Problem. War das schon ein guter Anfang? Ich habe dir jetzt ja auch keinen direkten Wunsch an dich verweigert. Ja. Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich von der 5. bis zur 7. Klasse auf einem Gymnasium bei uns hier im Dorf war und da eine sehr schlechte Zeit erlebt habe. Mhm. Und Gymnasium auf dem Dorf gibt es bei euch? Ja, also 25.000 Einwohner, aber es ist trotzdem hier so ein kleines Kuhkampf. Mhm. Ich möchte nicht noch näher darauf eingehen, weswegen es mir da schlecht gegangen ist. Mhm. War es ziemlich hart für mich und da habe ich die Schule gewechselt, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Mhm. Und da wollte ich natürlich genau, dass das nicht passiert. Und seitdem ist es eben so, dass wenn mich irgendjemand fragt, machst du mal dies, machst du mal das, ich fast immer sage, ja, ist in Ordnung, mache ich. Und mittlerweile kaum noch Zeit habe, irgendwas für mich zu machen. Und also das bezieht sich auf fast alle Lebensbereiche. Ja, ob es in der Schule ist, ob es in meiner Freizeit ist oder überall. Also das ist... Würdest du vielleicht was haben wir jetzt, Ende Januar, ab Februar, jeden Monat mir auf mein Konto 1000 Mark überweisen? Hab ich ja gar nicht. Dann musst du die erarbeiten, dann musst du viel jobben gehen. Willst du es machen? Ich meine das ja einfach. Ich meine das ja nicht finanziell oder so. Ich mein, nee, das war jetzt auch übertrieben. Das ja, ist schon klar, ja. Wenn ich dir mal ein Beispiel geben kann oder so. Es geht zum Beispiel so, ich bin bei uns in der Schülerzeitung tätig und da hat mich unsere Chefredakteurin angesprochen, ja Mensch, wir haben jetzt keinen mehr, der Anzeigen akquiriert, mach das mal. Also machst du es. Also mach ich das. Mhm. Ja, toll. Dann denke ich erstmal, ja, machst du das eben? Ne? Was ist dir denn unangenehm, die Vorstellung, wenn du dir denkst, ich würde Nein sagen? Was kommt dir da an unangenehmen Empfindungen hoch? Ja, dann denke ich immer wieder, dass dann die Leute von mir enttäuscht werden. Oder? Und du möchtest keinen enttäuschen, ne? Genau. Du möchtest immer der Sunny Boy sein, den alle lieb haben. Ja, den alle gut finden zumindest. Ja, zumindest mit dem, dass ich kein Problem habe, irgendwie deswegen. Also weißt du, Lars, dass in der Regel die Menschen, andere Leute, die alles machen, ziemlich blöd finden und für Deppen halten. Und dass man erst wirklich an Ansehen genießt, wenn man auch mal so seine eigene Meinung durchziehen kann und auch mal ein bisschen Kanten und Ecken zeigt. Derjenige, der immer Ja sagt, ist der Oberlangweiler der Nation. Der ab und zu auch mal Nein sagt oder seine eigene Meinung herüberbringt, der wird interessant für seine Umwelt. Hm. Ja, mit eigener Meinung äußern und sowas habe ich ja auch kein Problem. Mhm. Wenn es halt darum geht, dass mich jemand um einen Gefallen bittet, kann ich selten Nein sagen. Also ich würde an deiner Stelle es in folgendermaßen trainieren. Versuche, das kannst du nur in kleinen Schritten machen, versuche dieses Nein zu sagen bei eher Kleinigkeiten, wo es dir nicht so sehr schwer fällt. Nicht bei so ganz großen Sachen. Vielleicht ist das mit der Anzeige hier schon eine große Sache, wo es dir wirklich schwer fallen würde. Dir fallen bestimmt viele andere Beispiele ein, die nicht so schwerwiegend sind. Versuche dagegen deinen inneren Schweinhund, sage ich jetzt mal, anzugehen und im Kleinen erstmal so schrittchenweise die Nein-Schrittchen zu versuchen. Und dann geht das auch im Großen. Das ist mühsam, da gibt es kein Allround-Rezept für. Ja, klar, aber ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich dann noch nicht selber drauf gekommen wäre, mal Nein zu sagen. Und wenn mich dann zum Beispiel jemand gefragt hat, Mensch, kannst du mir mal kurz bei deinen Deutschaufgaben helfen oder was ist ich wobei? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, kann ich nicht machen. Und dann kam ich natürlich prompt, ja bitte, bitte mach doch mal. Da muss man eisern bleiben. Du bist ja 16 Jahre alt. Ja. Du nimmst dir jetzt vor, dass du mit 18, das sind noch lange, dicke 2 Jahre, ja, total, dass du in 2 Jahren dieses Problem vom Tisch hast. Und da musst du morgen mit anfangen. Und wenn das jeden Tag noch so schwierig ist und du auch Rückschritte erlebst, du musst nur am Ball bleiben und es immer wieder versuchen. Das ist das Einzige, was du machen kannst, Lars. Hm. Übe Nein sagen, knallhart. Immer. Alles Gute. Ciao. Okay, ich versuch's. Ciao. Bettina ist 34 und jetzt bei mir am Telefon. Ja, hallo Domian. Hi. Und zwar ist mein Problem. So, ich bin jetzt, wie gesagt, 34 Jahre alt. Mhm. So, und ich habe damals ganz früh schon angefangen, als Prostituierte zu arbeiten. Wie früh denn? Na, ich war damals Anfang 16. Mhm. So, ich habe einen Mann kennengelernt, der hatte 8 Frauen nebenbei, hatte auch ein Aero-Center mitgeleitet. So, und dann hat er nach und nach die Frauen, wie gesagt, alle im Wind geblasen. Mhm. Ich habe ihn dann geheiratet, habe mit ihm ein Kind gekriegt. Wie alt warst du, als du ihn geheiratet hast? Warte, ich muss mal eben grübeln. Ich habe das Kind mit 17 gekriegt. Also sehr jung, ne? Bitte? Sehr jung hast du geheiratet. Ja. Du hast deinen Zuhälter geheiratet. Ja, ne? Genau. Mhm. Und wie gesagt, das ging dann so, wie alt war ich da? 22, 23 ging das dann in die Brüche. Mhm. So, dann habe ich versucht, eine Zeit lang wieder auf normalen Wege einen Job zu kriegen. Mhm. Naja, das klappte dann nicht. Dann bin ich wieder abgerutscht. In den Job. Mhm. Nicht? Ins Milieu. Ja, genau. Mhm. So, dann fing er dann an, Theater zu machen. Du warst aber noch in Kontakt mit ihm. Ja. Und hast auch wieder für ihn gearbeitet? Nein. Nein. Nein. Nicht? Nur er sagte mir, er hatte zwischenzeitlich schon wieder eine neue Frau wieder verheiratet gewesen. Mhm. Und wir blieben in Kontakt eben wegen meiner Tochter. Dann Naja, und dann hatte ich zwischenzeitlich, war ich dann auch in Amerika gewesen, habe das da dann auch gemacht. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch ganz aufgeregt. Bettina, ja. Wo ist das Problem im Moment? Du hast ja einen bestimmten Anlass gehabt, dich hier bei mir zu melden. Ja, genau, das Problem ist im Moment. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil du kriegst keinen Job mehr. Wie lange, du bist 34 Jahre alt jetzt, wie lange hast du denn als Prostituierte gearbeitet? Oder arbeitest du im Moment immer noch als Prostituierte? Nein, bis vor 4 Wochen. Bis vor 4 Wochen? Bis also, vor 4 Wochen. Und wieso hast du vor 4 Wochen aufgehört? Und zwar ist das die ganzen Polen, Russen und Tschechen und dies und das. Ich meine, das liegt nicht dran, dass man nicht attraktiv genug ist. Die machen euch das Geschäft kaputt. Genau. Die gehen auch mit den Preisen zu sehr runter. Richtig, das ist es. Nein. Jetzt stehst du da ohne Job. Ja, genau. Hast lange Zeit, fast 17 Jahre, als Hure gearbeitet. Ja, richtig. Hast ein Kind. Ja. Das nur auch schon. Das aber nicht bei mir lebt. Das nicht bei dir lebt? Nein. Wo lebt denn das Kind? Bei ihrem Papa. Ach so, bei dem Papa. Ja, wir quasi auch mit dem Milieu groß. Du hast nichts gelernt. Nein. Und hängst jetzt da. Von was lebst du denn jetzt im Moment noch, von deinen Ersparnissen? Mit. Mit. Wie soll es denn weitergehen? Ja, das weiß ich ja auch. Deshalb hast du angerufen. Ja, genau. Mann, Bettina. Ja. 34 Jahre. Ja. Ist nicht mehr so ganz jung. Nein, richtig. Aber ja doch noch ziemlich jung, würde ich mal sagen. Wo man vielleicht auch nochmal einen Neueinstieg schaffen könnte durch eine Ausbildung, eine Umschulung oder irgend sowas. Umschulung ist gut, aber hast du dich denn mal mit deinem Arbeitsamt in Verbindung gesetzt? Ja, habe ich. Aber wie gesagt, das sind so viele Arbeitslose, gerade hier bei uns. Also, da ist nichts zu machen. Nun bin ich natürlich kein guter Berufsberater hier und ich weiß nicht, was für dich da adäquat wäre. Ja. Die haben dir keine große Hoffnung gemacht. Hast du denn ein persönliches Gespräch mit denen schon gehabt? Ja, habe ich. Mehrere. Ja. Und was haben die gesagt? Ja, wie gesagt, da ist bloß eben als Kellner oder was weiß ich. Und das ist ja auch nicht gerade das. Ich meine, du musst natürlich jetzt unten anfangen, ne? Du kannst jetzt nicht als die große Karrierefrau starten. Ja. Warum nicht Kellnern gehen? Nee, das ist irgendwo ist das auch nicht ganz so, muss ich sagen, für die paar Mark 50, die man da kriegt. Na gut, aber du wirst damit leben müssen, dass du in jedem anderen Job, den du jetzt anfängst und vor allen Dingen als ungelernte Kraft, viel weniger verdienst als denn vorher als Hure. Das ist normal. Ja, nein, das ist mir klar. Das ist mir, nein? Nur irgendwo jetzt auch irgendwo eine Lehre zu machen oder eine Umschulung, da bin ich jetzt auch zu alt für. Klar, aber du könntest jobben gehen. Du könntest in der Gastronomie zum Beispiel jobben gehen. Ja. Wie viel hast du denn bisher eigentlich verdient? Oh, ganz schön. Na sag mal, nur damit ich mir so eine Vorstellung machen kann. Naja, so 400-500 Mark am Tag sind das schon. 400-500 Mark am Tag. Ja. Kommt eine ganze Menge Kohle zusammen, ne? Ja, sicher. Hast du denn so... Naja, zum Schluss war es nicht mehr so. Ja? Hast du denn auch so einen hohen Lebensstandard? Also teure Wohnung, teures Auto und sowas? Ja, auch. Und das muss jetzt alles gehalten werden? Ja, genau. Trotzdem wundere ich mich über deinen Schritt, dass du dann freiwillig da rausgegangen bist. Ja, da spielen mehrere Dinge eine Sache. Ich bin jetzt auch schon wieder mit... am Rumgrübeln, ob ich jetzt wieder anfange. Obwohl ich das nicht mehr so gerne möchte. Welche Dinge spielen denn da noch mit rein, außer die Konkurrenz? Mein Ego, mein Ich. Weil irgendwann, also ich bin jetzt an dem Punkt, wo es mir reicht. Ich kann nicht mehr mitspielen. Ich kann die Wünsche und dies und das, dieses Berühren. Und welche Wünsche turnen dich denn am meisten ab oder ekeln dich am meisten von den Freiern? Das sind erstmal, was soll ich sagen, dieses anfassen wollen und dieses, ich kann es nicht mehr. Und diese Blicke und das, wie gesagt, dieses Einfache und wenn sie einem nur an die Hand und dies und das und das, nichts mehr. Also bei mir ist im Moment ist so ein Punkt, Feierabend, muss ich ehrlich sagen. Wo man sich so wundert, wenn man hört, dass jemand 17 Jahre in dem Job gearbeitet hat, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch so eine gewisse Professionalität entwickelt hat, dass man Berührung einfach aushält, sage ich mal. Wie kommt das, dass du jetzt dann doch sehr sensibler geworden bist nach so vielen Jahren? Vielleicht, weil ich älter geworden bin. Ich weiß es nicht. Nur dieses, oder es ist zu viel gewesen. Mhm. Alleine dieses Anfassen und dieses alles also, wollen und ich habe dir jetzt Geld gegeben und du musst jetzt das machen. Ich finde, Bettina, wenn du sowas empfindest, sollst du das verdammt ernst nehmen und nicht gegen dein Gefühl angehen, weil dieses Gefühl wirst du wahrscheinlich gar nicht übertünchen können. Das kommt sowieso nach ein paar Jahren wieder raus. Ja. Versuche irgendwie, und wenn es noch so ein einfacher Job ist, irgendetwas zu machen, auch was ganz Einfaches. Und du musst dich natürlich damit abfinden, dass du da weniger Knete jetzt hast, erstmal. Aber vielleicht gelingt dir so über so eine Kellnerei vielleicht der Einstieg, dass du irgendwann eine eigene Kneipe mal aufmachen kannst oder so. Als Fernziel, weiß ich nicht. Aber du musst unten anfangen jetzt, anders geht das nicht. Nee, das ist klar. Da möchte ich dir jetzt Mut zusprechen und als Glück wünschen. Nur wie gesagt, also im Moment, ich habe so einen Punkt, also, und jetzt sitze ich schon 4 Wochen zu Hause, weil ich mir dachte, okay, jetzt machst du vielleicht mal eine Pause. Und dann wird das besser, dass man das dann vielleicht irgendwo leichter ertragen kann wieder. Ich glaube das nicht. Wenn du einmal sowas empfunden hast, das kommt immer wieder. Mach nichts gegen deine Gefühle und versuche dein Leben jetzt völlig umzukrempeln und nochmal ganz unten anzufangen. Vielleicht bist du in 10 Jahren ganz glücklich darüber, dass du es jetzt gemacht hast. Ja klar, logisch. Ich meine, ich bin jetzt 34, eben. Irgendwann muss auch mal feiern. Und ist doch kein Alter für Neuanfang. Nee, naja, gut, okay. Viel Glück wünsche ich dir. Ich dir auch. Tschüss, Bettina. Dankeschön, ciao. Vielen Dank, ciao. Die Ruth ist dran. Die ja, hallo. 25. Hallo. Ja. Hallo Domian. Hallo Ruth. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Wir beide verstehen uns schon ganz gut, ne? Ja, ich glaube. Das läuft schon ziemlich rasant. Also, Ruth hat hier angerufen. Ja, richtig. Jetzt bin ich gespannt, warum. Weil Ruth ein kleines Problemchen hat. Wirklich? Oder ein kleines großes. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es geht mal wieder um die Liebe. Mann. Das schönste Thema aller Zeiten. So eine sympathische Frau hat Probleme? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, doch, ein bisschen schon. Erzähl mal. Also, es geht darum, ich habe den Mann meines Lebens getroffen. Mann. Ja. Mann. Wie auf jeden Fall. Also, da bin ich auch ganz sicher. Das ist auch eine völlig klare Sache. Wie groß? Aber die Sache hat einen Haken. Na? Dieser Mann hat seit Jahren eine Freundin. So, und hast du ihn getroffen oder habt ihr euch ineinander verknallt auch? Ja, also es ist schwer zu sagen, ob er sich jetzt auch verknallt hat oder verliebt. Ich denke, da ist auf jeden Fall was. Und die Entwicklung ist jetzt so, das geht also jetzt seit einem guten Monat. Mhm. Und die Entwicklung ist diese, wir hatten was miteinander. So hat es eigentlich angefangen nach den ersten Flirtereien, nach der Spannung in der Luft, die man da so empfindet. Und das ist aber wieder etwas eingeschlafen und das ist mehr so eine Freundschaft zurzeit. Mhm. Und ich bin so sein Anlaufpunkt, also er kriegt zu Hause überhaupt kein Verständnis, er redet mit mir über alles und er ist auch in der Trennungsphase zurzeit. Der ist doch wunderbar. Ja, das an ist sich wunderbar. Chancen. Ja, das, also an sich ist es ganz gut, aber es ist halt noch nicht so, dass er jetzt ganz klar vor dem Absprung steht. Also er hat Angst davor, sich zu trennen, weil es eben schon sehr lange geht. Und er ist nicht verheiratet, ne? Nein. Lebt er mit der Freundin zusammen? Ja. Ja. Und, und wie lange sind die zusammen schon? Fast 6 Jahre. Ja, und es kriselt und knisst. Es kriselt total überall. Und es läuft auch nicht und es funktioniert gar nichts bei den beiden und so langsam beginnt er auch das zu sehen. Mhm. Aber das Problem ist, dass da, wo er jetzt wohnt, die wohnen also auch mit der Mutter zusammen und das ist seine zweite Familie geworden. Da hängt er sehr dran und das Problem für ihn ist einfach jetzt den Strich zu ziehen und zu sagen, ich gehe, weil er Angst hat vor dem, was danach kommt. Wie oft seht ihr beide euch denn? Also meistens das ganze Wochenende, also in Diskotheken oder auch privat und man telefoniert auch miteinander mittlerweile, auch das haben wir hingekriegt. Und es ist auch sehr viel Nähe da, selbst wenn wir inmitten von 1000 Leuten sind. Also du bist sein Hauptanlaufpunkt im Moment. Ja, total. Und auch seine sehr vertraute Person. Ja. Und es gab einmal, ihr habt miteinander geschlafen auch. Ja. Und würdest du sagen, dass es schön war? Ja. Für ihn auch schön, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz klar. Also es war auch so, ich hatte das Gefühl, dass er da was gefunden hat, was er zu Hause oder bei ihr schon seit langem nicht mehr kriegt. Also nicht nur jetzt sexuell, sondern auch Verständnis und Zärtlichkeit und ein Ohr, das zuhört. Weißt du was über das sexuelle Verhältnis zwischen den beiden? Wie das ist? Ist das noch in Funktion oder auch nicht mehr? Also er sagt, es sei noch in Funktion, obwohl ich glaube, dass er mir das erzählt, obwohl es nicht so ganz stimmt, weil es gibt dann wieder andere Stimmen, die sagen, läuft schon lange nicht mehr. Also gut. Freunde sind auf meiner Seite und erzählen mir natürlich diverse private Dinge und versuchen uns zu verkuppeln und was auch immer. Und da sind dann Stimmen, die sagen, da läuft überhaupt nichts mehr. Ich kann gar nicht so ganz recht verstehen, warum du eher na, ein bisschen traurig jetzt bist oder problematisch denkst. Eigentlich stehen alle Vorzeichen hervorragend für dich. Ja, eigentlich schon. Du musst jetzt nur die Nerven behalten und geduldig sein. Ja, das ist das Problem. Es ist schwer. Ich meine, nach einem Monat, das ist noch gar keine Zeit. Nee, das stimmt. Ja. Ich habe in einer solchen Situation einmal 9 Monate verharrt. Wirklich? Mhm. Da habe ich allerdings zwischendurch auch ein paar Mal gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Ja, ich kann nicht mehr. Ist der Punkt. Das denke ich auch. Und ich habe allen Mächten, die es irgendwo gibt in der Welt, gedankt, dass ich, also hinterher gedankt, dass ich es ausgehalten habe, ja, weil es genau das Richtige war. Ich habe keinen Druck gemacht. Ich war einfach für den da. Ja. Und habe ihm all das gegeben, was er eben in der Beziehung nicht finden konnte. Ne? Und das war mein großes Plus. Und ja, dann irgendwann ging es da an die Brüche und es wurde eine wunderbare Liebe daraus. Wirklich, dann habe ich ja Hoffnung. Also ich denke, das Wichtigste ist auch der Glaube, dass man den behält, oder? Wenn man ja, sicher ist. Ja, klar. Also wenn du jetzt, dein Eingangssatz war gerade, ich habe den Mann meines Lebens gefunden. Ja, ist das so. Ja, also, das ist so. Für den tut man doch alles. Ja, das stimmt. Fast alles. Ne? Ja, ja. Da hält man auch mal ein paar Monate aus. Und wenn es dann auch traurig ist, wenn er wieder weggeht, aber ja, irgendwann geht er nicht mehr weg, dann bleibt er bei dir. Hoffen wir. Bin ich ganz sicher. Ja, ich beschreib mir mal, warum ist er so der Mann deines Lebens? Warum? Weil es ist einfach, es ist, ich kann das gar nicht so ganz genau sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Aussehen oder... oder irgendwas. Wie sieht er denn aus? Toll. Er sieht toll aus. Er hat stahlblaue Augen, schwarze Haare. So ein Kerl. Nein, er ist jetzt gar nicht mal unbedingt so der, wo alle Frauen sofort umfallen. Aber er ist unglaublich interessant. Er hat ein Wahnsinnscharisma, eine super Ausstrahlung. Und einen super guten Charakter. Ganz toll. Ganz toll. Also er ist extrem. Er ist ein absolut extremer Mensch. Er ist total sensibel. Trotzdem männlich? Ja. Ne? Also, ja. Also, er ist laut, er ist auffallend. Ja. Und genauso bin ich auch. Also wir sind eigentlich total gleich. Aber trotzdem kann er dich auf Händen tragen. Total. Ja, könnte er dich vielleicht noch höher tragen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, du hast den richtigen Mann getroffen, Ruth. Ich glaube das auch. Wenn du so von ihm schwärmst, dann ist das schon richtig. Ja, ganz bestimmt. Sei besonnen. Sei okay, geduldig, ne? Und okay, sei nett zu ihm und mach ihm nicht zu viel Druck. Okay. Wobei so ein bisschen Druck kann auch nicht schaden. Ja, so ein klein bisschen, geht. Ne? Ja, okay. Also ich habe schon, da bin ich bin optimistisch, dass du da das richtige Fingerspitzengefühl hast. Das ist sehr gut. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke dir. Halt, wenn es geklappt hat, ja, rufst du mich nochmal an. Das mache ich. Abgemacht. Versprochen. Ich weiß genau Bescheid, wenn du Ruth hier anrufst. Okay. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 37 Sekunden. Eine kleine Pause. Es geht weiter hier. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln. Heute Nacht offene Sendung für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer, unter der ihr uns erreicht. 0130 2911 2911. Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt sage ich euch schon mal das Thema für morgen. Wir hatten eigentlich vor, morgen das Thema zu machen, zu jung für Sex. Das ist aus redaktionellen Gründen verschoben worden auf Februar. Aber ich glaube, dass wir morgen wahrscheinlich die höchste Einschaltquote bekommen werden, die wir je in dieser Sendung hatten. Denn vermutlich werden alle Männer im gesamten Sendegebiet morgen gespannt vor den Bildschirmen und vor den Radiogeräten sitzen. Unser Thema morgen heißt nämlich die geheimen Wünsche der Frauen. Und da sind wir alle, wir Männer, super gespannt drauf. Die geheimen Wünsche der Frauen. Morgen im 1 Live Talk Radio. Jetzt ist auch eine Frau dran und die ist Maike, die ist 19 Jahre. Hi. Ja, hallo. Hallo Maike. Maike, dein Thema. Ja, und zwar geht es da auch um Sachen Liebe. Sag bloß. Ja, wie bei den anderen auch. Ja, so seid ihr alle, ihr habt nur Liebe im Kopf. Mann, ihr sollt lieber arbeiten und Geld verdienen und sowas. Ja. Aber bei dir ist das auch nicht der Fall. Erzähl mal von deiner Liebe. Ja, und zwar habe ich meinen Freund vor knapp 3 Monaten kennengelernt. Mhm. und bin jetzt auch mit dem zusammengezogen, notdürftig, weil ich andere Probleme auch hatte und so. Und er dann gesagt hat, ich soll zu ihm kommen. Und jetzt ist das so ausgeartet, dass er immer Sachen machen will mit mir, die ich nicht will. Was will er denn mit dir machen? Ja, zum Beispiel hat er jetzt schon öfters das gemacht, dass er mir eine Spritze in den Hintern gesteckt hat. Bitte, eine Spritze? Ja. Wie, eine Spritze in den Hintern gesteckt? Ja. Eine normale Spritze vom Arzt? Ja. Die ganze Spritze? Ja. Oder nur den Inhalt der Spritze? Nee, die Spritze und dann reingedrückt den Inhalt der Spritze, das Wasser. Und die Spritze ist dann, war weg? Nee. So ein Stück guckte noch raus? Ja. Ist der ein bisschen pervers, dein Freund? Wieder rausgezogen. Ja. Naja, und dabei war ich halt gefesselt. Und das hat er ein paar Mal gemacht. Und dann musste ich halt auf die Toilette. Und habe ihm das auch gesagt. Und er hat mich aber nicht losgebunden. Ich habe da die ganze Zeit gehangen und musste ganz dringend auf Toilette. Wie gehangen? Wo hingst du denn? Ja, er hat mich auf dem Bett festgeknotet gehabt. Am Bett fest? Auf dem Bett festgeknotet. Ja. Naja, und da habe ich dann, wie lange habe ich da gelegen? Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ungefähr. Bis er dann mich dann irgendwann doch mal losgemacht hat und so. Und dann ein andermal, also das ist jetzt etwas länger her schon, da haben wir uns zusammen ein Porno angeguckt, der eigentlich total harmlos war. Ja. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass er mir die Faust im Po stecken wollte und das auch gemacht hat. Das macht man ja nun nicht mal so schnell nebenher. Das ist ja dann für jemanden, der das nicht mitmachen möchte, eine sehr unter Umständen schmerzhafte Prozedur. War das für dich so? Ja. Hör mal, Maike, das klang gerade so witzig am Anfang, aber das ist nur alles andere als witzig, was da abgeht bei euch, glaube ich. Also der zwingt dich quasi zu solchen sexuellen Extrempraktiken. Wusstest du denn vorher auch schon, dass der so drauf ist? Nee. Überhaupt nicht. Ihr habt auch normal miteinander geschlafen. Ja. Übt er denn dann auch so Gewalt auf dich aus? Also, dass du zum Beispiel am Bett gefesselt bist, hast du das freiwillig über dich ergehen lassen oder ist er da auch zupackend geworden? Nee, er ist nicht handgreiflich geworden oder so. Und du hast es so mitgemacht und wusstest da noch gar nicht so recht, was auf dich zukommt? Ja, genau. Hast du jetzt mittlerweile ein bisschen Angst vor ihm oder Ekelgefühle auch? Naja, ein bisschen. Weil das ist auch nicht alles. Das ist, also vorhin, da haben wir uns halt so wieder unterhalten gehabt und so. Und da ist er dann irgendwie auf die Idee gekommen, weiß der Kuckuck überhaupt warum, dass ich mich halt ausziehen sollte und in eine Badewanne legen sollte. Und er wollte mich dann anpinkeln. Das ist auch nicht dein Ding, das magst du auch nicht. Nee, finde ich eklig. Also das habe ich ihm halt auch gesagt. Und dann hat er gesagt, gut, dann eben nicht, dann lass mich in Ruhe so ungefähr. Und jetzt ist er bei meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Also ich habe in einer WG gewohnt und da ist er jetzt. Heute Abend, jetzt gerade, in diesem Moment. Ja. Und du meinst, er pinkelt jetzt die Mitbewohnerin an. Hast du denn die Vermutung, dass er da fremd geht mit der? Ja, ich glaube schon. Also Maike, ganz, ganz klare Sache. Ganz, ganz klare Sache. Wenn der so drauf ist, wie du ihn jetzt beschrieben hast, dann lass die Finger von dem. Ja. Lass die Finger von dem. Du kannst nicht Dinge machen, die nicht deinem Gefühl und deinem Empfinden und deinem Geschmack entsprechen. Absolut nicht. Und dann schieß ihn in den Wind, wenn er dann zu einer anderen Frau geht, dann soll er zu einer anderen Frau gehen. Mach bloß nicht solche Sachen mit. Ja, nur das Problem ist, dass ich momentan auch bei ihm wohne, weil ich keine andere Wohnung habe. Das ist problematisch. Und aber irgendwo auf ihn angewiesen sind. Ja, aber trotzdem darf er diese Situation nicht ausnutzen und du darfst da auch nicht darauf eingehen, dass du quasi deine Miete bezahlst, indem er diese ganzen Perversitäten mit dir macht. Die vielleicht keine Perversitäten sind, wenn beide draufstehen, aber in deinem Fall ist das ja ganz klar. Ne? Das ist nicht deine Art von Sexualität und damit basta. Und wenn er das nicht respektiert, ist er nicht dein Freund. Und er findet dann wahrscheinlich auch gar keine Befriedigung mit dir, wenn du dich auf solche Dinge nicht einlassen möchtest. Da kann ich dir nur raten, dass du die nächste Zeit irgendwie versuchst, da über die Runden zu kommen und dich dann aber nach einer neuen Unterkunft umsiehst, wie schwer es auch sein mag. Momentan ist die Tür abgeschlossen und er hat den Schlüssel mitgenommen. Ach, das auch noch? Du bist eingesperrt auch noch? Mensch, Mike, lass das doch nicht mit dir machen. Du bist doch eine junge Frau von 19 Jahren. Du kannst dich doch nicht behandeln lassen wie eine Sklavin von dem. Das so darf doch kein Mensch und kein Mann mit einer Frau umgehen, so wie der mit dir umgeht. Ja, vorgestern ist er erst nachmittags um 4 wiedergekommen. Mhm. Maike, so. was machst du vom Beruf? Ich habe gelernt städtische Hauswirtschaft, bin aber Berufsanfängerin und habe bis jetzt noch nichts gefunden. Mhm. Also du lebst von Arbeitslosengeld? Sozialhilfe. Von Sozialhilfe. Auch in diesem Fall wird es irgendeine Möglichkeit geben, dass du in irgendeiner Weise eine Unterstützung bekommst von den Behörden für ein Zimmer oder eine kleine Wohnung. Du musst von diesem Mann weg, Mensch. Du musst von diesem, erkundige dich so schnell wie möglich nach den Möglichkeiten, die du hast. Und nur das Argument, dass du da im Moment bei ihm wohnen musst, das darf nicht gelten, dass du solche Sachen mitmachst. Lass dich nicht kaputt machen von dem. Maike, ja, war es dann auch so, dass er das unbedingt mal ausprobieren wollte mit Kerzenwachs auch. Mhm. Ja, ich merke schon, also es ist völlig, völlig konträr zu dem, was du möchtest, ne? Ja. Maike, erkundige dich so schnell wie möglich. Ich kann dir auch noch anbieten, dass du mit meinem Psychologen vielleicht noch ein paar Worte sprichst. Der kann dir vielleicht noch ein paar konkretere Tipps geben, wie man irgendwelche Unterstützung bekommt, welche Wohngeldzuschüsse und all so ein Kram. Mhm. Möchtest du gerne noch mal mit dem reden? Mhm. Dann leg mal auf und der Peter ruft dich gleich an. Alles klar. Okay, viel Glück wünsche ich dir. Okay, tschüss, danke. Maike. Ja, tschüss. Nach Maike kommt jetzt, wir raten dreimal, Mike. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, 23. Ja, richtig. Dein Thema. Ja, ehrlich freue ich mich mal, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, ich ja. Auch. Folgendes Thema. Ich habe ein paar Probleme, weil ich schiefe Zähne habe. Schiefe Zähne? Ja. Wie schief sind die denn? Ja, wie schief? Ah, deutlich, also man sieht das. Aber dir wachsen keine Haare auf den Zähnen. Nee, auf alle Fälle nicht. So schlimm ist das nur doch. Also, sag es mir plastischer. Ich kann es mir so nicht vorstellen. Schiefe Zähne kann also nicht werden. Sind die vorne schief oder ja, was? Ja, vorne. Liegen die nach innen oder nach so raus? Nee, die Unterlippe, sag ich mal, die hängt ein bisschen runter. Die Unterlippe hängt runter? Ja. Und die unteren Zähne sind wie? Nach die innen? Die unteren sind gerade. Die sind gerade? Ja, nach innen. Und die oberen stehen so ein bisschen außen so raus? Ja, genau. Und sieht so ein bisschen zombie-mäßig aus? Ja, so kann man das sagen. Ja, und das macht ja wirklich große Probleme. Ja, sag ich mal. Also ich sag mal, mich gucken kaum Frauen deswegen an und so. Du kannst aber normal sprechen, ne, mit den Zähnen. Ja, das geht also. Man hört es so nicht. Nee, das ist nicht so schlimm. Sind die denn hinten dann wieder normal? Ja, hinten sind die wieder normal. Also es geht um die vordere Partie hier, ne? Ja, ich sag mal, das kommt, weil ich früher genubbelt habe, deswegen. Ja, wie viel, das ist ein Hinweis für alle Schnuller-Fetischisten vielleicht, das könnte üble Folgen haben. Ja. Wie viel Zähne sind betroffen? Ja, ich sag mal, die vordersten, 5, 6. 5, 6 Zähne, ne? Und da schlägst du dich jetzt rum seit Jugendzeit an, ne? Ja. Also ich überlege ja, ob ich mich operieren lassen soll, aber ich sag mal, das sind auch 10 Tage, schätze ich mal, Schmerzen und so und ein bisschen Flüssignahrung nur. Sag mir mal, welche üblen Folgen das so auf deinen ganzen Lebensablauf hat, diese Zähne. Also fangen wir mal an mit, du hast es gerade schon selbst gebracht, Frauen. Ja, also das Hauptthema ist eigentlich Frauen, sag ich mal. Mhm. Also über die Schulzeit bin ich drüber hinweg, sag ich mal, da wurde ich auch ein bisschen gehandelt. Mhm. Ja, aber sonst ist das jetzt eigentlich nur, sag ich mal, das Thema die Frauen. Das heißt, hast du noch keine Frau gehabt? Doch, ich habe jetzt eine Verlobte, sag ich mal. Du hast eine Verlobte sogar? Ja, die ist sogar 17 Jahre älter wie ich. Und der macht das überhaupt nichts aus? Nö, der macht das nichts aus. Aber du hast trotzdem Hemmungen und es gefällt ja, dir nicht. Ja, natürlich. Nee, auch wenn man mal weggeht in die Disco oder so. Mhm. Hast du denn auch schon mal von Frauen üble Bemerkungen mitbekommen? Nö, man sieht das aber an denen im Blick, ne? Die gucken dann weg einfach, ne? Ja. Und signalisieren einem, das ist nicht mein Fall. Ja, genau so. Und ich sag mal, das nimmt einen immer ganz schön weg, sag ich. Sonst andere negative Reaktionen von Leuten erlebt? Nur eigentlich nicht. Aber es ist immer so im Kopf drin, ne? Ja, das, alleine wenn man schon immer weggeht, man denkt immer schon, das würde ich irgendwie anders machen. Du denkst wahrscheinlich immer, wenn du irgendwie mit jemandem redest, der andere starrt dir jetzt auf die Zähne, ne? Ja, das ist richtig. Ich sag mal, bei Jungs ist mir das egal, aber ich sag mal, bei den Frauen eben halt nicht. Ne? Was machst du vom Beruf? Ja, im Moment bin ich arbeitslos. Ich habe vorher Maler gemacht. Mhm. Also das ist natürlich immer so eine Sache, bei solchen körperlichen Dingen, die einem so extrem missfallen. Ja. Ich finde ja, wenn das Leben durch solche Dinge zu sehr eingeschränkt wird und man wirklich richtig drunter leidet und man also richtige Nachteile, auch psychische Nachteile hat, dass man dann durchaus chirurgisch etwas machen sollte. Und also, hast du mit deinem Zahnarzt ja schon mal gesprochen? Was ja, ich war auch schon mal in der Uniklinik, sag ich mal. Ich habe jetzt den ersten Schritt dazu habe ich schon gemacht, damit ich mir alle 4 Weisheitszähne lassen habe. Die haben sie mir dann gezogen. Ja, das war der erste Schritt. Ja, und beim zweiten bin ich dann auch erstmal nicht hingegangen, weil ich ein bisschen Respekt davor hatte. Mhm. Klar, ist natürlich unangenehm. Aber wiederum, die paar Tage gehen vielleicht auch rum, wo du Flüssignahrung zu dir nehmen musst. Und die Chance, dass du hinterher wirklich ein schönes Gebiss hast und dich wie neu geboren fühlst. Ja. Ich will dir jetzt nicht zureden, aber ich glaube, ich würde in diese Richtung tendieren und da was machen lassen. Weil das kriegst du, du wirst dir das nicht schönreden. Du wirst dir nie sagen können, ah, ich sehe toll aus mit meinen vorstehenden Zähnen. Ne, ja, das stimmt. Also wenn das medizinisch okay ist und man das machen kann, offensichtlich hast du dich beraten lassen, ja, würde ich da, wie ist das denn, übernimmt die Krankenkasse die Kosten dafür? Ja, also die übernimmt die Kosten, ja, sogar, ja, Mensch, also Mike, ich würde es machen. Ich sage es nicht zu dir, mach du es, aber ich sage, ich würde es machen, wenn ich sowas hätte. Ja, genau, darüber wollte ich ja mit dir reden, also ich wollte auch fragen, ob du dir sowas machen lassen würdest, wenn du sowas hättest. Ja, ich würde es machen, ganz eindeutig, ja. Also wenn ich da so leiden runter würde, würde ich da, da auf die Zähne beißen, was eine Operation angeht, und ich würde es machen. Alles. Die Vorstellung danach, richtig so tolle Zähne zu haben, ist auch klasse. Das stimmt. Also Mike, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich glaube das, ja, ich glaube das. So, Domian, ich wollte mal sagen, deine Sendung finde ich echt super noch. Ich finde super klasse, dass du es sagst. Ja, darf ich noch meinen Bruder grüßen? Ah, heute, du bist die einzige Ausnahme heute. Alles klar, Domian, dann grüße ich noch meinen Bruder Marco, der sitzt jetzt auch am Fernseher und guckt zu. Klasse. Alles tschüss, klar. Mike. Dankeschön, tschüss. Domian. Tschüss. Hans ist 41 Jahre alt und jetzt am Telefon. Ja, hallo, Domian. Hans, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich hatte jetzt vor wenigen Monaten zum ersten Mal Sex mit 41 Jahren. Ja, ja, das gibt es. Das gibt es. Das gibt's wirklich. Ja. Wie kommt es denn, dass es sich bei dir so lange hingezogen hat? Ja, das ist durch die berufliche Anspannung zuerst mal. Was bist denn du vom Beruf? Ich bin selbstständig, habe meine eigene Pommesbude, eine kleine Ketze, kann man sagen, 4 Pommesbuden im Kölner Raum. Und ja, ich weiß nicht, ich bin halt so die ganzen Jahre so ein bisschen angespannt gewesen. Wie lange machst du das mit der Pommesbude schon? Ja, seit ich 25 war. Mhm. Und ja, aber das ist nicht der einzige Grund, könnte ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich wollte gerade sagen, also in der Pommesbude lernt man da bestimmt nette Mädels kennen. Ne? Ja, Du bist heterosexuell, gehe ich mal vor. Ja, ja, klar. Ja. Was war denn noch der Grund? Ja, ich weiß nicht, ich habe die richtige Frau nicht kennengelernt. Mhm. Aber gut, man das könnte hat ja sich ja glücklicherweise erledigt. Ne? Mhm. Ja gut, aber man könnte ja trotzdem Sex haben, auch wenn man noch nicht die richtige Frau kennengelernt hat. Du bist also bis zu deinem... Also ist die Gelegenheit hat sich halt nicht ergeben. Ne? Mhm. Hattest du da so im Laufe der Jahre, als du dann 25 wurdest und 30 und 35, Torschusspanik auch? Alle erzählen von... Nein, das nicht. Nee? Das könnte ich eigentlich nicht sagen. Nee, nee. Kamst du dir denn da so ein bisschen doch irgendwie anders vor, wenn alle Leute erzählen über Sex und sexuelle Erfahrungen und du konntest da in dem Sinne ja gar nicht mitreden? Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall, denke ich schon, ja. Aber es hat mich psychisch nicht so belastet, kann ich sagen, eigentlich, ne? Wie hast du denn deinen, man hat ja seinen sexuellen Druck auch, wie bist du damit umgegangen? Ich habe das nicht unbedingt als sexuellen Druck empfunden. Ich war mir eigentlich immer sicher, dass es irgendwann soweit sein würde, ne? Aber du hast während dieser Zeit onaniert, das ja. Ja. Das schon. Ja, ja. Du wärst ja ein Übermensch, wenn du das auch nicht gemacht hättest, denn das gibt's ja gar nicht. Nein. Jetzt erzähle uns, wie du die Frau, wer das ist, wie du sie kennengelernt hast. Ja, also das ist eine sehr, sehr liebe Frau. Ich habe die in der Kneipe kennengelernt. Mhm. Nicht an der Pommesbude? Nein, leider nicht. Aber was heißt leider? Also mir ist es egal, wo ich sie kennengelernt habe. Und ja, wir waren mehrere Wochen schon zusammen, bis... ja, was heißt zusammen? Also es hat sich eigentlich erst eine gute Freundschaft entwickelt. Ist sie so alt wie du? Sie ist 2 Jahre jünger, zwei Jahre. Also in meinem Alter, das schon. Natürlich hatte sie schon vorher Erfahrungen gesammelt. Ja, und ja, und im Laufe der Zeit ist dann halt eine Beziehung in der Art draus geworden, dass wir uns halt auch sexuell dann anziehend fanden. Und ja, dann war es dann vor ein paar Wochen, als wir zusammen im Kino waren und auch essen waren danach, dass wir dann halt, dass sich die Stimmung ergeben hat. Dass ihr miteinander geschlafen habt? Genau. Wie war es denn? Ja, es war wunderschön. Also ich kann es nicht anders sagen. Die ganze Welt hat gebebt. Ja, richtig. Wahrscheinlich. Hat man da, oder hattest du, Hans, hattest du etwas Hemmungen vor dieser Frau aufgrund dessen, also eine Unsicherheit, wenn man das noch nie gemacht hat, vor allen Dingen, wenn du wusstest ja, dass sie schon Erfahrungen hatte? Eigentlich nicht. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Mhm. Aber eigentlich nicht. Hast du ihr das vorher gesagt, dass du noch keine Erfahrung hast? Ja, ja, das wusste sie. Das finde ich auch gut. Ja, aber das hat ja wahrscheinlich sehr viel Angst auch genommen. Du musstest also nicht den großen Macker daraus hängen lassen, sondern konntest wirklich dann so sein, wie du bist. Ne? Ja, obwohl ich sagen muss, dass sie mir eigentlich auch nicht großartig beistehen musste. Du bist halt sozusagen ein Naturtalent. Das hat ihr Kollege gerade genauso Aber ja, ich würde das nicht so bezeichnen, nein. Hast du jetzt, wo du so von dieser Köstlichkeit genascht hast, ärgerst du dich ein bisschen, dass du 20 Jahre da hast ins Land gehen? Ja, also das Erlebnis, das hätte man mit Sicherheit auch ein paar Jahrzehnte früher haben können. Ne? Aber du wusstest genau, wie es geht. Das auf jeden Fall. Woher wusstest du das? Ja, das bleibt nicht aus. Man lebt ja nicht hinterm Mond. Ja. Ne, und das hat sich auch bis zu mir rumgesprochen, wie sich das damit verhält. Ne? Hast du denn jetzt so im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt und willst nun ganz viel und ganz immer und immer wieder? Ja, es ist schon so weit, dass wir, wenn wir uns treffen, dass es dann auch dazu kommt. Also ich lasse keine Gelegenheit ungenutzt. Und wenn es so sogar sein muss, in der Pommesbude, unterm Tresen? Nein, das nicht. Natürlich nicht, das war jetzt mein übler Scherz. Ja. Meinst du daraus? Hans, meinst du daraus erwächst vielleicht jetzt sogar eine richtige Liebe und dass du mit der Frau länger zusammen sein kannst? Ja, oder ist es, ja. Wir sind jetzt mittlerweile über 4 Monate zusammen und ja, ich möchte diese Beziehung überhaupt nicht missen. Ne? Ich bin rundum glücklich, ja. Es sei dir gegönnt. Ja. Und diese Frau hat dir auch ein gutes Kompliment gemacht in Sachen Sex. Ich wird das auch gar nicht gut finden, wenn sie es tun würde. Nein, also... Aber du merkst, dass ihr das auch gefällt. Das gefällt ihr mit Sicherheit. Ich denke schon, ja. Schöne Geschichte. Dankeschön. Toll, dass das so gekommen ist. Ja, ich bedanke mich. Hattest du eine Frage noch? Hattest du denn irgendwann jetzt vielleicht, als du dann 39, 40 wurdest, doch manchmal so die Sorge, das gibt überhaupt nichts mehr? Nein, eigentlich nicht wirklich, nee. Also war schon optimistisch, irgendwann passiert schon mal was. Ja, das dachte ich mir auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, du hast jetzt vielen Leuten Mut gemacht. Ich glaube, dass es sehr viele gibt, die in einer ähnlichen Situation leben, die auch schon etwas älter sind und auch keine sexuelle Erfahrung gemacht haben und sich schon ganz, ganz, ganz unnormal vorkommen. Aber es kann halt auch so seine Wege nehmen, wie du das beschrieben hast jetzt. Ja, also wenn das ein Sinn dieses Anrufs war, dann bin ich zufrieden. Ich glaube, dass das wird so sein. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß weiterhin. Danke. Tschüss, Hans. Tschüss. Peter, 42. Ja, hi, hier bin ich. Hi. Jetzt zu dir. Ja, ich habe zugehört bei euch und habe vorhin den Michael gehört. Den 16-Jährigen. Ja, der hat erzählt über Potenzprobleme, hat erzählt über gewisse Schwächen, die er so manchmal hat. Und dabei habe ich so gedacht, ist vielleicht ganz interessant, davon zu erzählen, was mir so passiert ist. Ich habe also auch immer gedacht, dass so das Wichtigste dabei ist, darauf zu achten, dass die Mädels so ihren Spaß haben, wenn man Sex hat. Und dabei ist es mir dann auch ganz oft passiert, dass ich dann richtig Potenzprobleme hatte und absolut keinen Ständer kriegen konnte. Und habe dann im Laufe der Zeit gelernt, dass es möglicherweise Sachen gibt, die sehr viel mehr Spaß und Freude machen als, ja, ich sag immer mal, nur so die softe Tour. Nämlich? Und ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die für mich unheimlich wichtig ist und die mir in meinem Leben ganz viel bedeutet. Und dabei passieren halt Sachen. Ich bin 42, auch eine ganze Menge schon so erlebt eigentlich, dass man nicht immer nur so gut miteinander ist, sondern dass man manchmal eben auch käbbelt und dass man sich auch zankt und dass man auch mal böse ist miteinander. Und du hast jetzt mit dieser Frau neue sexuelle Seiten erlebt. Ganz genau. Erzähl mal, was für sexuelle Seiten das sind. Ja, wenn das man nicht sich immer halt in die Haare kriegt, dass man plötzlich einen Frieden nicht mehr dadurch stiftet, dass man sagt, ja, du hast recht oder sonst was, sondern dass man plötzlich einfach geil aufeinander wird und einfach Lust aufeinander kriegt und den Frieden stiftet, indem man einfach so einvernehmlich übereinander herfällt. Der dem gegenüber die Kleider vom Leib reißt. Ja. wäre vielleicht auch was für Jürgen. Jürgen war der Erste, der immer von seiner Frau Dresche kriegt. Das habe ich auch so gedacht. die sollten vielleicht direkt zur Sache gehen und das Problem so ausräumen. Also das ist ein Trick bei euch, wenn ihr Streit miteinander habt, dass ihr das nicht ausdiskutiert, wie man das ja immer so heutzutage blöderweise irgendwie so formuliert, sondern dass ihr direkt loslegt. Knallhaften also manchmal passiert es uns schon, dass wir es ausdiskutieren, ja, aber manchmal sagen wir auch so, jetzt reicht's. Und dann los geht's und jetzt geht's los. Und dann sage ich mal, ist das, was ich mal so als Potenzprobleme bezeichnet habe, schlicht und ergreifend einfach. Also nach einem Streit steht er immer. Aber wie? Ist vielleicht so dein persönlicher Trick, ne? Ja, nun, du brauchst vielleicht auch so vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich mich streiten muss, um erfolgreich zu sein, aber vielleicht einfach nur mal so zu sagen, es kann auch andere Seiten in einem geben. Ja. Als die man bisher so kannte. Dieses ist ein Beispiel mit dem Streit. Hast du noch ein anderes Beispiel, wie ihr mehr so in Fahrt kommt, als in so auf der üblichen Tour? Klar, ich meine, daraus ergibt sich natürlich so direkt die Seite, in der man miteinander erfährt, dass so ein bisschen, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie Sadomaso sagen, dass man so ein bisschen die härtere Gangart doch irgendwie schärfer macht als eben nur Popo streicheln. Und das hat auch ein bisschen vielleicht was mit dem Alter zu tun, ne? Dass du das jetzt erst so entdeckt hast, nachdem du vielleicht alles andere schon so lange praktiziert hast. Möglicherweise kann das sein, ja. Also ihr geht im Klartext zusammengefasst, ihr geht härter ran miteinander im gegenseitigen Einverständnis. Ja. Und das turnt aber bitte im Einverständnis. Natürlich. Das ist wichtig, ja. Das hatten wir gerade ja einen Fall, wo es eben dann nicht im Gegenseitigen und dann funktioniert das auch bei dir besser. Ja. Guter Tipp, sollten vielleicht einige Leute darüber nachdenken. Also ich will damit einfach nur sagen, auch mal was anderes ausprobieren, auch wenn man erst denkt, ist gar nicht so. Ja. Vielleicht ist ja doch was dran. Guter Ratschlag. Danke, alles Gute. Okay. Tschüss. Und tschüss. So, jetzt haben wir noch den Mario und der ist 23. Ja, hallo Domian. Mario, jetzt haben wir gar nicht mehr lange Zeit, aber versuchen wir es. Ja, also mir ist es im Prinzip das, dass es darum geht, dass die Menschheit früher oder später irgendwann aussterben wird, weil sie wird durch Roboter ersetzt. Ja. Und ich habe es heute erst wieder im Fernsehen gesehen, es sollen jetzt, also in den nächsten 2, 3, 4 Jahren intelligente Roboter entwickelt werden. Also ich habe einen gesehen, da war der Unterkörper ab, der Oberkörper so rum und da hätte die künstliche Haut drüber gezogen, hätte da genauso aussehen. Also du hast völlig recht. Es gibt auch schon Pläne hier bei uns im Westdeutschen Rundfunk, dass diese Sendung, die ich hier mache, von einem künstlichen Roboter gemacht werden soll. Also so ungefähr in 1, 2 Jahren. Mhm. Insofern hast du recht bei der Einschätzung deiner ganzen Weltsicht da. Ja, dann sitzt hier ein künstlicher Domian. Wäre das schlimm, wenn hier ein künstlicher Domian säße? Mhm. Wäre das schlimm? Naja, was heißt schlimm, aber wer setzt denn dann noch Kinder in die Welt, wenn die später keine Arbeit mehr kriegen? Ja, die Kinder werden ja von den Robotern dann künstlich hergestellt, die werden zusammengebaut. Ja, eben. Ne? Und dann brauchen wir uns ja nicht mehr. Also nee, wenn sie Intelligenz haben, dann werden wir irgendwann aus. Ich merke, dass du schon richtig Angst hast davor. Naja, Angst direkt nie, aber ich meine Generation, die wird schon noch leben. Hättest du denn nicht gerne auch vielleicht so einen Roboter im Haushalt, der so alles für dich macht? Oder eine Roboterfrau? Nee. Eine Roboterfrau vielleicht? Nee, auch das habe ich von der Roboterfrau. Ja, die macht dann alles, was du willst. Das macht meine Frau auch. Das macht alles. Fast alles. Ja, Mario. Also Essen und Trinken kriege ich schon. Kriegst du schon. Reicht, ne? Ja. Also ich will dir mal sagen, vielleicht dauert das doch noch ein paar Jahre. Und, dauern wird das schon. Also. Aber du bist pessimistisch, ne? Du bist pessimistisch. Ja, das auch. Also, warte mal ab, wenn hier die Sendung anders läuft mit einem Roboter, wird das alles ganz spannend. Ja, dann sinken wir auch die Einschaltquote. Nein, die werden dann noch toller sein wahrscheinlich. Mario! Ja, was sage ich dir jetzt? Alles gut. Jo, bis dann, mal tschüss. Ciao. So, das muss jetzt auch noch gesagt werden. Ihr Lieben, Annette Bastian, das war meine Technikerin heute. Morgen heißt unser Thema nicht, wie in den Programmzeitschriften ausgedruckt, zu jung für Sex. Das machen wir im Februar. Morgen heißt unser Thema die geheimen Wünsche der Frauen. Die geheimen Wünsche der Frauen. Ich möchte morgen nur mit Frauen sprechen. Und liebe Frauen, ihr könnt das Herz öffnen. Mir könnt ihr das Herz öffnen. Mir könnt ihr alle eure geheimen Wünsche sagen. Ich behalte alles für mich. Ich bin ganz gespannt auf morgen Nacht. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Und liebe Mädels, ab 0 Uhr könnt ihr hier schon anrufen bei uns. Bis dahin, ciao.